Kapitel 34. Möchtest du gern eine Woche mit mir verbringen? Kurz bevor meine Zeit auf der Bibelschule in England zu Ende ging, kam der Pastor einer der schnellst wachsenden und größten Pfingstgemeinden Englands zur Bibelschule. Er hatte ein Treffen mit einer Gruppe von Pastoren aus der Umgebung. Aus irgendeinem Grund war ich gebeten worden, den Unterricht ausfallen zu lassen und zu diesem speziellen Treffen zu gehen. Ich saß ganz still da, während dieser Mann Gottes die anderen Pastoren unterrichtete. Plötzlich zeigte dieser berühmte Mann Gottes auf mich und sagte, ich möchte, dass du mit zu mir nach Hause kommst und eine Woche mit mir verbringst. Ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Meine Bibelschulfreunde hätten alles gegeben, um nur 5 Minuten mit ihm zusammen sein zu können, und hier wurde ich von ihm eingeladen, mit ihm eine ganze Woche bei sich zu Hause zu verbringen. Endlich war es soweit. Diese Woche hatte starke Auswirkungen auf mein Leben. Am Ende der Woche sagte er zu mir, Gott hat mir gezeigt, dass du ein Mann Gottes bist und er dich mächtig gebrauchen wird. Geh zurück nach Österreich, und während du Gemeinden gründest, wird meine Gemeinde dir ein volles Gehalt zahlen. Mein Herz platzte fast vor Freude. Ich konnte losziehen und dem Verlangen meines Herzens folgen, nämlich in Österreich Gemeinden zu bauen. Ich würde mich nicht um Finanzen Sorgen brauchen, weil Gott sich schon darum gekümmert hatte. So ging ich zurück nach Österreich in eine Stadt, in der es noch keine Christen gab und begann, dort unsere erste Gemeinde zu gründen. Wie versprochen sandte er mir den Scheck und mein Gehaltssegen wurde mir ausgezahlt. Nach 3 Monaten starb der Pastor, der erst in den 50ern war, ganz plötzlich und unerwartet. Ein neuer Pastor übernahm die Gemeinde und schrieb mir einen Brief. Er sagte, wir wissen, dass mein Vorgänger dir die letzten 3 Monate ein volles Gehalt gezahlt hat. Bitte versteh mich, ich habe keine Ahnung, wer du bist und deshalb wird unsere Gemeinde jetzt kein Geld mehr schicken. Ich merkte, wie viele Ängste mein Herz ergreifen wollten. Wo war Gott jetzt? Warum ließ Gott das alles zu? Wovon sollte ich leben? Viele andere Fragen rasten durch meine Gedanken. Das war auch die Zeit, in der ich heiraten wollte. Es war eine Sache, Gott für meine eigene Versorgung zu vertrauen. Aber bald würde ich eine Frau und vielleicht sogar Kinder zu versorgen haben, und dann sähe die Sache schon ganz anders aus, wie viele Männer wissen. Auf dieser schwierigen Reise sehnte sich mein Herz danach, Gott vollständig für übernatürliche Versorgung vertrauen zu können. Nachdem ich geheiratet hatte und die Kinder kamen, fing Gott an, mein Herz durch viele schmerzvolle Lektionen zu verändern. Als ich Gott suchte und eine Zeit lang betete und fastete, sprach Gott auf unterschiedliche Art und Weise zu mir. Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt fingen an, mir prophetische Worte zu geben oder mir zuzusenden und alle sagten mehr oder weniger das Gleiche, Gott wollte, dass ich ihm vertraute, und er würde mich versorgen. In dem gleichen Zeitraum sprach Gott zu meinem Herzen, ich solle jeden Tag, mehrmals täglich, über Matthäus 6, 25 bis 34 nachdenken. Also tat ich das.